Spiegel. Der ganze Glanz dieser Welt auf einem Maskenball heute Nacht. Ich fühl mich fremd und allein im Schein der Eitelkeit, wünsch mir Flügel. Ich muss fort von hier und geh meinen Weg zurück zu mir. Auf der Suche nach mir selbst, bin ich weit gegangen, hab auf Scherben getanzt, ohne Zweifel. Was ich will, ich folg meinem Gefühl nach vorn. Ich hab mich selber nie verloren. Geh in die Tiefe mit mir und schau mal hinter die Fassaden. Und geh mir unter die Haut, bis runter auf den Herzensgrund. Ich bin ein Mensch so wie du, der heimlich Tränen weint, hab tausend Fragen. Ich muss ehrlich sein, wenn ich tief in mir die Antwort spür. Auf der Suche nach mir selbst, ich weit gegangen, hab auf Scherben getanzt, ohne Zweifel und Angst im Licht. Auf der Suche nach mir, tausendmal, auf der Seele einfach Schrammen. Doch ich weiß, was ich will, ich folg meinem Gefühl nach vorn. Ich hab mich selbst Scherben getanzt, ohne Zweifel und Angst im Licht. Auf der Suche nach mir, tausendmal, auf der Seele ein paar Schrammen. Heute weiß ich genau, mein Fallschirm geht auf, ich spring, weil ich bei mir gelandet bin. Suche nach mir.